Noch rückete Ötze. So, hallo lieber Raiden. Hier kommt das Audiokommentar zur Entfettungs-Challenge. Ich bin aber nur als Beobachter da. Aber ich habe zwei. Live von der Piste. Genau, der Obi-Wan ist live auf der Piste und der Gerard sitzt auf dem Rad. Jungs, wie geht's euch? Noch geil. Nicht. Geil. Noch gut, ich glaube, ihr wisst gar nicht, wie dämlich das ist, auch vor dem Rad zu sitzen, vor dem PC und sich hier bei Teamspeak zu unterhalten. Ich weiß nicht, was mich gerade geritten hat. Was dich geritten hat? Ja, das ja. Die Entfettungs-Challenge. Ja. Ja, ich muss ja wieder angreifen. Ich habe ja die letzten Tage so geschlemmt, hier letzte Wochenende. Aber, ne, trotzdem abgenommen und damit möchte ich jetzt gerne bleiben. Das hat mir nochmal so richtig Aufschub gegeben, dass ich die über 2 Kilo nochmal verloren habe. Und jetzt möchte ich auch gerne dabei bleiben. Ja, aber ich höre schon, ein bisschen schwere Atmung ist schon dabei, ne, Jira, oder? Ja, das bleibt ja auch nicht aus. Genau. Und anschließend dann lecker Wässerchen? Das habe ich gerade sogar vor mir stehen. Lecker Zitronenwässerchen. Zitronenwässerchen. Ich habe jetzt gehört, Limette Gurke ist jetzt der große Renner. Boah, nee. Hast du das schon mal versucht, selber zu machen? Nee, meine danke. Frau hat, meine Frau kam mal auf den Gedanken, hat das irgendwo in so einem Rezeptebuch so für Diäten gelesen und hat da Gurke und so was reingehauen. Da konntest du nicht saufen, das Zeug. Also wir haben da früher hat die Gurke so übertrumpft. Ja, also wir Gurke, haben Feige, noch irgendjemand. wir haben früher nach einer durchzechten Nacht immer das Gurkenwasser noch getrunken gegen den Kater. Ja, das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ja. Ah, oh, das ist so widerlich. Das ist genau wie Sauerkrautsaft. Lecker. Jetzt muss man sagen, Obi-Wan, du bist tatsächlich auf der Piste und läufst. Wie viel hast du schon? Ich bin auf der Piste, habe jetzt 10 Kilometer durch, habe 25.500 Schritte. Hoffe, Leni macht nochmal los, die muss gewinnen. Leni kann heute einen grünen Karpfentoken von mir gewinnen. Ah, Gerard einen Trost-Token. So, Obi, du hörst jetzt auf und fährst mit dem Bus nach Hause. Heim. Leni hat gesagt, ich habe erst gewonnen, wenn ich über die Hälfte ihrer Schritte habe. Habe ich gerade geschafft. Wenn ihr jetzt nochmal losgeht, bin ich im Arsch gekniffen. Nein, ja. Leni hat gesagt, wenn du die Zähne schaffst. Ah, nee, das war ich. Den Token hast du bei Zähne. Richtig. Keine Angst. Juhu, dann habe ich den schon gewonnen. Ja. Super. Also Leute, ich strampel hier gerade für mein Gewissen. Sehr gut. Und der Urbewahn läuft hier fleißig seine Kilometer ab. Und ich würde sagen, für einen Audiokommentar reicht das an der Stelle, oder? Ja. Also Jungs, stöhnt noch mal beide schön ins Mikrofon, dass man sieht, dass ihr was macht. Das kann ich nicht. Also, servus. Ciao. Ciao.